Herr, in dieser Welt, die verseucht ist von Sünde und Radioaktivität, sprichst du eine Verkäuferin nicht schuldig, die wie alle Verkäuferinnen davon träumt, ein Filmstar zu sein. Ihr Traum wurde Wirklichkeit, doch eine Wirklichkeit in Technicolor. Sie agierte nur nach dem Skript, das wir ihr gaben, das Skript unserer eigenen Leben. Und es war ein absurdes Skript. Century Fox, questa colossal superproduzione, la che tutto se mostrava farò. Vergib ihr Herr und vergib uns allen unser 20th Century Fox, diese colossal superproduzione, an der wir alle Anteil haben. Perdona la Signori, perdona nos, hola nuestra 20th Century Fox. Oh, it's a colossal superpower.